Nach dem Tod des alten Hausherrn verpachtet der junge Hausherr einem Ehepaar aus der Kreisstadt, die im Hafen des Dorfs ihr Segelboot zu liegen haben, die Werkstatt als Wochenendunterkunft. Im Gegenzug dazu verpflichten die beiden sich, im Sommer regelmäßig den Rasen auf der großen und der kleinen Wiese zu mähen. Die Tochter des jungen Hausherrn und ihr Freund aus der Nachbarschaft dürfen den Trichter halten, wenn der Gärtner für die Unterpächter das Benzin in den Rasenmäher einfüllt. Die Unterpächter. Das musst du allein entscheiden, hatte er gesagt. Und sie hatte Ja gesagt. Und nach diesem Ja war sie, ohne dass er gleich gewusst hätte, was los ist, weinend in sich zusammengesunken. Seine Frau, die nicht einmal damals geweint hatte, als sie ihm im Besuchsraum des Gefängnisses zum ersten Mal wieder gegenüber saß. Er hatte damals gesagt, ich hätte dich nachgeholt. Und sie hatte gesagt, ich weiß, sonst nichts. Und schon gar nicht geweint. Kurz nach seiner Entlassung hatte er sie dann geheiratet, in aller Stille. Heute, 30 Jahre später, hatte er im Verlauf eines Gesprächs nur gesagt, das musst du allein entscheiden. Und sie hatte etwas gesagt, was sich wie Ja anhörte, allerdings war das Ja nicht ganz deutlich gewesen. Und dann hatte sie zu zittern begonnen, und weil er dachte, sie friere, hatte er seinen Arm um sie gelegt. An vielen Abenden hatten sie schon so nebeneinander gesessen, auf der Hollywood-Schaukel, unter dem Licht der Gartenlaterne, bis spät in die Nacht draußen gesessen, sich unterhalten oder geschwiegen und parallel in Schwarze geblickt, auf den in der Dunkelheit leise plätschernden See. Als ihn der Laut ihres Weinens überraschte, hatte er den Arm sofort zurückgezogen und seine Frau angesehen, wie er sie in 30 Jahren Ehe noch nie angesehen hatte. Dann war er aufgestanden und auf den Steg gegangen, ohne die Zweige der alten Weide, die wie ein Vorhang über den Beginn des Steges herabhingen, wie sonst mit den Händen zu zerteilen. Da steht er nun und schaut in die Nacht und hört in seinem Rücken vom Ufer her, wie seine Frau noch immer schluchzt. Heulend auf der Hollywood-Schaukel, denkt er und muss grinsen. Und das Grinsen zieht seine Mundwinkel so in die Breite, dass er sie gar nicht wieder einziehen kann. Er steht da, auf dem vordersten Ende des Stegs, den er, als seine Frau plötzlich zu weinen begann, so zielstrebig betreten hat, als führe er zur Kantine oder zur Kasse der Kaufhalle. Selbst ohne darauf zu achten, wie die Zweige der alten Weide ihm übers Gesicht strichen. Er steht da und grinst in die Nacht. Was weiß man? Heute über Tag sind sie noch gesegelt bei leichtem Wind. Sie hatte die Seile gehalten, er hatte die Segel aufgezogen und hin und wieder ein wenig gesteuert. Das Segeln ist eine schöne Sache. Aus Liebe zum Wasser hatten seine Frau und er lange Jahre in der Nähe des Hafens auf dem Zeltplatz kampiert, bevor sie die Gelegenheit ergriffen, sich hier einzurichten. Sie durften die Werkstatt unten am Wasser zur Wochenendwohnung umbauen, hatten dabei aber einige nützliche Einrichtungen übernommen. So eine Werkbank samt Schraubstock, das Regal für die Angeln und ein kleines Waschbecken. Zwischen Nägeln, Seilen und Meißeln, Schraubenziehern und Gummistiefeln hatten sie es sich gemütlich gemacht. Fernseher, Tisch und Bett, alles war da. Und ihr Boot schaukelte jetzt in Sichtweite zwischen zwei Bojen in der Nähe des Stegs. Das Segeln ist eine schöne Sache. Nach dem Fall der Berliner Mauer, als die Hausherrin im Ausland arbeitete und weder sie noch ihr Vater sich mehr um das Grundstück kümmerten, hatte seine Frau begonnen, das kleine Rasenstück zwischen Schuppen und Ufer mit Steinen zu verzieren, hatte zum Zaun hin Spargel gepflanzt, außerdem rechts und links von der Hollywood-Schaukel Körbchen mit Blumen in die unteren Äste der Bäume gehängt, wie seinerzeit auf dem Zeltplatz. Vom Frühling an, wenn das Boot zu Wasser gelassen war, segelten sie bei beinahe jedem Wetter hinaus. Sie hätten zur Abwechslung auch mit dem Paddelboot fahren können, das an der Rückwand des Schuppens hing. Die Hausherrin hatte es ihnen erlaubt. Aber sie kannten nichts Schöneres, als sich vom Wind treiben zu lassen. Das Segeln ist eine schöne Sache. Wenn er segelt, kommt ihm alles still vor. Selbst wenn der Wind in die Segel fährt und an den Seilen reißt, selbst dann noch. Auch das eigene Blut hört man ja nicht rauschen. Es sei denn, man hält sich die Hand ans Ohr, denkt er und hält die Hand ans Ohr.